sterben immer mehr. Unaufhörlich greift sie mich an und zeigt sie, was sie tun kann. Arm und warmen Herr, denn die Feinde werden immer mehr. Unaufhörlich greift sie mich an und zeigt sie, was sie tun kann. In aller Angst bist du bei mir. Ich liebe dich, denn du bist immer hier. Du hast es geschafft, meine Angst zu besiegen. Du gibst mir neue Kraft, dafür will ich dich lieben. Wer kann mir da noch schaden?